Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde. Bis 3 Uhr geht's weiter mit der Chicken Shack Revue. Am Mikrofon ist Michael Frank. Chicken Shack, Modell 1973, You Know You Could Be Right, heißt der Song mit dem Fleetwood Mac-artigen Mittelteil. Die Eröffnungsnummer des 6. Chicken Shack-Albums Unlucky Boy war das. Die Platte war stilistisch vielfältiger als die laute Wawa-Orgie Imagination Lady aus dem Jahr zuvor, aber der zündende Funke fehlte den meisten Stücken, zumindest in meinen Ohren. You Know You Could Be Right ist da ein ganz anderes Kaliber. Die Nummer hätte auch gut auf die Imagination Lady LP gepasst. Der Drummer war derselbe geblieben, Paul Hancocks, statt John Glasscock, der zu Jethro Tull gewechselt war, sorgte jetzt Bob Daisley für die tiefen Töne. 1973 war auch das Jahr, in dem ich die Band das erste Mal live sah, im Londoner Marquee Club in den Sommerferien. Stan Webbs Chicken Shack spielte damals im Power-Trio-Format der Imagination Lady-Besetzung. Diverse Songs von der damals letzten LP waren im Programm, If I Were a Carpenter zum Beispiel, und Daughter of the Hillside und Poor Boy natürlich. Die Lautstärke in dem kleinen Club war überwältigend, die furiosen Gitarrenausbrüche mit reichlich Wawa beeindruckend. Und da ich damals auch unbedingt so ein Wawa-Pedal haben musste, bin ich nach dem Gig extra zum Bühnenrand gegangen, um rauszufinden, welches Fabrikat Stan Webb denn benutzte. Ein Color Sound Wawa war's. Mit anderen Worten, der Abend ist mir bis heute unvergesslich geblieben und mit ein Grund, warum es heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk um Chicken Shack geht. Ein anderer Grund ist, dass die Band Chicken Shack zurzeit gerade eine Art Wiederveröffentlichungsboom erlebt. Die kompletten Aufnahmen für das Blue Horizon Label wurden letztes Jahr wieder veröffentlicht, alle Singles und die vier LPs aus den Jahren 1967 bis 70. Gerade eben wurden die drei Chicken Shack LPs beim Derham Label aus dem Jahr 72 bis 74 wieder veröffentlicht. Und in den 90er Jahren waren bereits CDs mit BBC-Aufnahmen und anderen Live-Raritäten erschienen. Wir bleiben noch eine Weile im Jahr 1973. Ein Vierteljahr, nachdem ich die Band im Marquee Club erlebt hatte als Power-Trio, war sie schon wieder in anderer Besetzung in England unterwegs. Am 26. Oktober 1973 spielten Chicken Shack als Quartett in der Universität von Brunel, unter anderem im Programm eine Nummer vom Imagination Lady Album, eine Coverversion von Don Nicks Song Going Down. Chicken Shack live im Oktober 1973 mit Going Down. Stan Webb spielte damals in Gesellschaft von Drummer Alan Powell, Bassist Rob Hull und Pianist Dave Wilkinson. Wenige Zeit danach löste Webb die Band Chicken Shack ein weiteres Mal auf. Während einer Deutschland-Tournee war es zu scheinbar unüberwindbaren Differenzen gekommen. Die nächste LP hieß dann mehr oder weniger folgerichtig Goodbye Chicken Shack. Die Platte erschien damals nur in Deutschland und war eben der Live-Mitschnitt aus der Brunel University. Stan Webb, heißt es, sei mit den Aufnahmen nicht sonderlich zufrieden gewesen. Tatsache ist, dass die deutsche LP-Pressung damals, denn nur in Deutschland erschien die Platte 1974, die deutsche LP-Pressung war also grotesk, dumpf und flach. Sie klang wirklich wie aus einem Tunnel hinaus aufgenommen. Mitte der 90er Jahre tauchte das Album aber erstmalig in CD-Form wieder auf und gerade ist es als Bonus-Disc der CD-Neuauflage der LPs Imagination Lady und Unlucky Boy wieder erschienen. Die hohen Frequenzen sind bei dieser Ausgabe erfreulicherweise wiederhergestellt worden. Oh, life is like a river, passing my love through. Your life is like a river, passing my life through. all your loving, I nearly cried. Oh, baby, baby, I can keep you satisfied. Das waren zwei Nummern, die Stan Webb während seiner Ferien vom Hühnerstall machte. Seine Band Chicken Shack hatte er nach 9 Jahren und 6 Studio-LPs aufgelöst, wie es schien für immer. 1974 stieg er dann für etwa ein Jahr bei Savoy Brown ein. Verbindungen zwischen den beiden Bands gab es ja schon länger. Der ältere Bruder von Savoy Brown, Gründer Kim Simmons, war nämlich Manager von Savoy Brown und Chicken Shack. Dann tauchten 1970-71 drei Viertel von Chicken Shack plötzlich bei Savoy Brown wieder auf, Pianist, Bassist und Drummer nämlich. Und nun, 1974, wurde Stan Webb Mitglied. 3 Gitarristen waren in diesem Line-up von Savoy Brown, neben Kim Simmons und Stan Webb noch Miller Anderson. Savoy Brown mit 3 Gestirn existierte nur kurz, eine LP mit dem Titel Boogie Brothers erschien 1974, zu hören war eine Eigenkomposition von Stan Webb, My Love's Lying Down. Danach die Nummer, die, bei der Stan Webb seine Version von Gesang à la Howlin' Wolf hören ließ, heißt Can't Keep You Satisfied und ist von dem einzigen Album des Quartetts Broken Glass. Die Band war das gemeinsame Projekt des Teams Stan Webb und Robbie Blunt. Die beiden Gitarristen wollten keine reine Bluesband gründen. Auf ihrer LP gab es also tatsächlich einen Reggae-Song, ein paar Stones-artige Riffrocker und 1-2 Nummern mit deutlichen Funk-Elementen. Eine sehr abwechslungsreiche Platte. Ende 1975 nahm die Band ihre einzige LP auf. Sie heißt so wie die Band Broken Glass. Can't Keep You Satisfied heißt die Nummer, die gerade zu hören war. Eine Co-Komposition von Stan Webb und Robbie Blunt. Produziert wurde die Platte damals von dem Organisten Tony Ashton und der hat bei dieser Nummer auch hörbar mitgespielt. Wenig später tourte Stan Webb dann aber wieder unter dem alten Firmennamen, der war schließlich länger eingeführt. Chicken Shack spielten also wieder live und mit von der Partie war Robbie Blunt. Ende 1977 wurde dann in Deutschland ein neues Studioalbum eingespielt, The Creeper. Nach einer weiteren Studio-LP anno 79 erschien 1981 das Live-Album Roadies Concerto, davon jetzt The End, Prisoner. Just stop. Trouble is not here. I got so much trouble. trouble, baby. Trouble is not it. That's right. Tell me, pretty baby, I love you till the end of time. Tell you, pretty baby, I love you till the end of time. Gonna tell your fortune, I'll tell you anytime. I love you, pretty baby, I love you all the day. Tell you, pretty baby, I love you all the day. Stop wasting my time, baby, wasting my life away. I know I love you, baby, love you till the end of time. No, I love you, baby, love you till the end of time. I can tell your fortune and I don't even know your sign. Day I die. the day I die. I can tell your fortune, I can see it in your eyes. Chicken Shack geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Live-Aufnahmen hintereinander. Los ging's mit einem Ausschnitt aus einem Konzert, das die Band im Sommer 1980 in dem Großpub The Bridge House gab, im Londoner Stadtteil Canningtown. Mit dabei unter anderem der Ex-Daniels After-Drummer Rick Lee und der Keyboarder Tony Ashton. Der hatte schon des Öfteren Stan Webb bei Plattenproduktionen unterstützt. Davor gab es zwei leider undatierte Live-Versionen von Tell Me, eine Nummer von Howlin' Wolf und von der Stan Webb-Komposition Telling Your Fortune. Vermutlich wurden die beiden Tracks 1970 aufgenommen. Erschienen sind sie erstmalig 1997 auf der Raritätensammlung From the Waltz vom englischen Indigo-Label. Die 80er Jahre waren keine gute Zeit für Stan Webb, vor allen Dingen, wenn man Bluesrock als Geschäftsgrundlage hat. Stan Webb dachte damals schon fast an das Ende seiner Karriere, aber seit Ende der 80er Jahre erschienen wieder regelmäßiger neue Platten von Stan Webb, er tourte wieder und oft erschienen diese neuen Platten auf Initiative von deutschen Produzenten. Mindestens zwei Live-Platten erschienen seither, drei, wenn man die DVD vom letzten Jahr mitzählt. Hier ist ein längerer Ausschnitt aus einem Konzert in England. Stan Webb und Kollegen zelebrieren eine Webballade mit dem Titel You're the Sweetest Little Thing. Stan Webb widmete den Song damals seiner Mutter. Und er baute noch den Trent Reznor Song Hurt ein, inspiriert von der Version, die Johnny Cash kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Chicken Shack featuring Stan Webb. Nice song, nice song. Yeah. when it's hurt. In my life, I wish you kept smiling on. Oh, mama, I loved you so much. I loved you so much. I loved you so much. I saw your picture on the wall, and I thought I saw you smiling. A little closer, there was no one there at all. Vein, I would like to do a little portion of a song. My mum used to love Johnny Cash, and as you know, Johnny Cash no longer with us, and I'd like to do a little portion of a song by Johnny Cash called Hurt, if that's all right with you lot. I will make you cry. Soundcheck Stunden mit Musik von Stan Webbs Chicken Shack gehen so langsam zu Ende. So klingt die Band also heutzutage. Zu hören war ein Medley aus den zwei Songs You're the Sweetest Little Thing und Hurt, mitgeschnitten anno 2004. Mit dabei neben Stan Webb der Drummer Mick Jones, der war früher unter anderem bei den Groundhogs tätig. Bassist ist Jim Rudge und der Mann an der Fender-Gitarre heißt Gary Davis. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch einmal Chicken Shack im natürlichen Habitat, nämlich live. Daughter of the Hillside heißt der Song. This is a final track from an album we called Imagination Lady back in the 70s. It's hardly Robert Johnson country, but I'll tell you what, it'll blow your brains out. All right. At the end of time, we're thinking.